بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، meine lieben Geschwister, machen wir weiter mit unserer Unterrichtsreihe in 200 Fragen und Antworten zur Aqida von Sheikh Al-Hafidh Al-Hakami. Wir sind bei der 51. Frage. Das heißt, was ist Tawhid Al-Asma wa Sifat? Tawhid Al-Asma wa Sifat. Tawhid, hatten wir schon gesagt, Einheit, eins machen, Asma wa Sifat, den Namen und Eigenschaften. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala eins machen in den Namen und Eigenschaften. Was bedeutet das? Der Autor, rahmatullah alayhi, sagt hier, es ist der Glaube an das, wie Allah subhanahu wa ta'ala sich in seinem Buch selbst bezeichnet hat und wie sein Prophet ihn bezeichnet hat, mit den schönsten Namen und den höchsten Eigenschaften, sowie das Annehmen, wie sie im Koran und in der Sunna herabgesandt wurden, ohne nach dem Wie zu fragen, so wie Allah sie in seinem Buch an vielen Stellen durch ihre Feststellung und ihre Negation der Art und Weise zusammengefasst hat. Also einfach gesagt, und da muss man auch nicht viel hin und her machen, weil das ist dieses ganze Hin und Her, was die Sekten machen oder Leute, die Krankheit haben im Herzen machen. Das führt dazu, dass sie sich in eine Sekte anschließen oder dass sich eine neue Sekte bildet. Die Sache ist eigentlich ganz einfach. Du glaubst an die Namen und Eigenschaften Allah subhanahu wa ta'ala, so wie er es herabgesandt hat oder es vom Propheten berichtet wurde. Wenn Allah subhanahu wa ta'ala sagt, er ist so und so und so, dann sagst du, Allah subhanahu wa ta'ala ist so und so und so, auch wenn wir nicht alles verstehen, wie das gemeint ist. Auch wenn wir nicht verstehen, wie eine Sache ist, glauben wir daran, dass diese Sache vorhanden ist. Das ist sehr, sehr wichtig in unserer Religion. Und wir können sowieso dieses Wie nicht erfassen. Deswegen sagt auch Allah subhanahu wa ta'ala hier im Koran, was der Autor bringt, er weiß, was vor ihnen und was hinter ihnen liegt, sie aber umfassen es nicht mit ihrem Wissen. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt, nichts ist ihm gleich und er ist der Allhörende und Allsehende. Was den ersten Vers angeht, wir haben zu nichts die Macht. Wir können nichts umfassen, wir können nichts wissen. Doch Allah subhanahu wa ta'ala weiß alles. Was den zweiten Vers angeht, das ist der, man kann sagen, der grundlegende, wichtigste Vers bezüglich Namen und Eigenschaften von Allah subhanahu wa ta'ala. Das heißt, nichts ist ihm gleich. Das heißt, egal welche Eigenschaft du hast, oder Allah subhanahu wa ta'ala sich selbst zuschreibt, wie zum Beispiel der Barmherzige, deine Barmherzigkeit oder der Barmherzigste, Barmherzige oder sonst irgendwas, was irgendjemand anders oder Barmherzigkeit versteht, ist nicht gleich. Und trotzdem sagt Allah subhanahu wa ta'ala, und er ist der Allhörende und Allsehende. Das heißt, nichts und niemand ist Allah subhanahu wa ta'ala gleich. Keiner ähnelt ihm, er ähnelt niemanden. Niemand kann man seine Eigenschaften zuschreiben und niemandes Eigenschaften kann man Allah subhanahu wa ta'ala zuschreiben. Trotzdem ist er der Allhörende und Allsehende. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala sieht und er hört, so wie du siehst, so wie du hörst. Doch sein Hören und sein Sehen ist ganz anders. Deswegen, nichts ist ihm gleich. Das muss man verstehen, subhanallah. Und diese Sache kommt natürlich wieder in Surat al-Ikhlas. Das wird der Autor gleich erbringen. Auf jeden Fall sagt er hier weiter, die Blicke erfassen ihn nicht, er aber erfasst die Blicke und er ist der Feinfühlige, der Allkundige. Das ist das Ähnliche wie vorher, dass Allah subhanahu wa ta'ala alles weiß, alles sieht, alles hört. Und wir Allah subhanahu wa ta'ala nicht sehen können, nicht verstehen können, nicht erblicken können. Und deswegen mir diese Fragen mit dem Wie gleichzeitig auch sein lassen sollen. Weil wenn wir eine Sache nicht verstehen, dann sollten wir auch nicht nach dem Wie fragen, besonders nicht, wenn Allah subhanahu wa ta'ala und sein Gesandter sallallahu alaihi wa sallam uns das nicht erzählt haben. Das hat einen Grund und gleichzeitig ist das eine Prüfung. Das ist eine Prüfung, die uns auch, weil wie soll sonst geprüft werden? Wenn du Allah subhanahu wa ta'ala siehst, dann glaubst du sowieso an ihn. Aber die Prüfung liegt darin, dass du Allah subhanahu wa ta'ala nicht siehst und nicht erfassen kannst, die Blicke ihn nicht erfassen können, aber er erfasst alle Blicke, dass du trotzdem an ihn glaubst. Und in At-Tirmidhi wird überliefert von Ubay ibn Ka'ab, radiallahu an, der sagte, die Götzendiener fragten den Propheten, wem gleicht der Herr? Ja, wem gleicht dein Herr, also wie sieht er ähnlich, wie muss er? Darauf sandte Allah subhanahu wa ta'ala die Verse, Qul huwallahu ahad. Sag, Allah ist einer. Oder sag, Allah, oder sag, er ist Allah einer. Allah der Absolute, Allahu Samad. As-Samad übersetzt man gern mit der Absolute. As-Samad hat eine gewaltige Bedeutung. Wie es auch weiter heißt, sagt, und As-Samad ist welcher? Lam yalid wa lam yulad. Er hat nicht gezeugt, der wurde nicht gezeugt. Weil alles, was geboren ist, sterben wird und alles, was stirbt, beerbt wird und Allah subhanahu wa ta'ala wird weder sterben noch beerbt und niemand ist ihm jemals gleich. Und wir sind in Surat Ikhlas. وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفُوًا أَحَدًا. Und niemand ist ihm gleich. وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفُوًا أَحَدًا. Und sagt, nichts ist ihm gleich und nichts ist ihm entsprechend und nichts ist so wie er. Subhanallah. Das ist eine Sache, Subhanallah Malik. Das muss man verstehen. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala ist ein Einziger, der ewig unabhängig von dem alles unabhängig ist, der nicht gezeugt hat und der nicht gezeugt wurde. Und nichts und niemand ist ihm gleich. Er hat Eigenschaften, die er genannt hat, wo du kennst, von der Bedeutung her, aber das wie nicht verstehst. Und das ist das Ganze drumherum, wirklich kann man mit diesem einen einzigen Vers klären. Und das ist wirklich, nichts ist ihm gleich und er ist der Allhörende und Allsehende. Wenn wir das verstehen, dann verstehen wir das. Allah subhanahu wa ta'ala hat ein Sehen, so wie es ihm gebührt. Allah subhanahu wa ta'ala hat ein Hören, so wie es ihm gebührt. Allah subhanahu wa ta'ala ist auch lebendig, so wie es ihm gebührt. Das muss man alles verstehen, subhanahu wa ta'ala. Selbst unser Verständnis für eine Sache hat Allah subhanahu wa ta'ala erschaffen. Und wenn er gewollt hätte, hätte er mir bestimmte Sachen verstanden, aber er hat bestimmte Sachen uns nur begrenzt der Wissen darüber gegeben und deswegen ist inshallah ta'ala die Frage nach dem Wie ist Allah subhanahu wa ta'ala sehr gefährlich vom Shaitan gleichzeitig und es hindert uns daran, den Glauben vollständig auszuleben. Und inshallah ta'ala bezüglich Namen und Eigenschaften wird es eine schöne Unterrichtsreihe geben auf unserem Hasanat-Institut. Barakallahu fikum. Bis zur nächsten Frage. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.